We'll be right back. We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America, America. We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America, America. Wenn die Tänzer endlich wurden, auch wenn ihr euch alleine trägt, lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie es richtig geht. Wir bilden ein Leben rein. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und von Paris steht mit ihm aus. We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America, America. Ich bin geschickt auf dieser Nützen und werde euch verfehlt beschützen. Und wer nicht tanzen will am Schluss, der weiß noch nicht, dass er tanzen muss. We'll be right back.

session. I dominate you. When I say come, you come to me. When I say go, you go away. I dominate you. Dominate you. Thank you. to me when I say can you come to me? hands up for Detroit, a lovely city. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up for Detroit. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up for Detroit. Attention, emergency. Prepare for system shutdown. yeah.